gehen in den Raum. Gedanken schwirren durch meinen Kopf, deine schönen Augen, dein Lächeln und dein schöner Zopf. Ich kann dich nicht vergessen, irgendwie bist du noch bei mir. Ich hab so ein Gefühl, als ob ich ohne dich nicht frier. Hast mir Geborgenheit gegeben und mir Wärme geschenkt. Hast meine Sorgen und meinen Kummer mit deiner Liebe ertränkt. Du warst anders als die anderen, perfekt für mich. Augen, Nase, Mund, ich lieb alles an dein Gesicht und dein Körper ein Zahn. Anders kann man es nicht sagen, ich kann das Gefühl, dich zu vermissen, einfach nicht ertragen. Ich will dich jetzt in meinen Arm, zeig dir meinen ganzen Charme. Ich würd alles tun, um dich jetzt bei mir zu haben. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich komm ohne dich nicht klar. Ich weiß ganz genau, dass ich früher ein großes Arschloch war. Doch ich hab mich geändert, bitte glaub in mir, mein Schatz. Für dich hab ich in mein Herz, egal was mein Platz. Was hast du mir angetan, Baby, dein Zug ist jetzt abgefahren, denn ich kann einfach nicht mehr. Unsere Zeit war dir angeblich zu schwer. Ich kann dich echt nicht verstehen. Mit dir zusammen wollte ich meine Wege gehen, doch du bist weg, du bist einfach fortgegangen. Meine Seele ist wegen dauernden Schmerzen in meinem Körper gefangen. Ah, tut es dir nicht weh, mich weinen zu sehen? Tut es dir nicht weh, mich leiden zu sehen? Oh mein Gott, ohne dich ganz allein muss ich diese schweren Wege von nun an gehen. So ein Leben wollte ich nie leben, wollte immer glücklich sein. Doch glücklich ist leider nur ein Trügerschein. Und das habe ich hiermit bewiesen. Am besten werde ich nie wieder lieben.